bald ist es so weit, dass der Wind sich dreht. Es ist an der Zeit, dass jedes Unrecht vergeht. Wir wissen genau, es muss endlich was passieren. Ich möchte nicht gegen diesen Staat verlieren. Wir lassen uns nicht mehr ins Abseits drängen. Wir wollen in dieser Zeit nicht als Erste hängen. Wir wollen nicht mehr.